Bonbon und wirft Schwefel und Pech und Phosphor auf wehrlose Menschen. Ich habe Meldung bekommen, dass wir um heute Nacht in Köln ein schwerer Angriff war. Thank you. Liberation.